Andacht am 14.04.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten. Guten Morgen! Wir werden heute Fragen beantworten. Es ist faszinierend, wie viele Fragen uns die Leute immer zu schicken. So viele, viele Fragen. Wir werden die besten Fragen auswählen. Viele Fragen wiederholen sich und ihr findet die Antworten darauf in YouTube oder hier auf Instagram. Ich werde diese Fragen deshalb nicht noch einmal beantworten. Aber ich gebe euch einen Hinweis, wo ihr die Antwort finden könnt. Eine Sache vorab. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, aber ich überlege, ob ich das live auf 8 Uhr morgens verschiebe und ich sage euch auch warum. Für die meisten Menschen in Brasilien ist 7.30 Uhr oder 7 Uhr okay. Doch ich habe gerade erst mit einem sehr engen Freund in der Schweiz gesprochen. Und 7.30 Uhr ist bei ihnen 12.30 Uhr. Also genau die Zeit, wenn sie sich zum Mittagessen hinsetzen. Wenn ich um 8 Uhr anfange, also um 13 Uhr in Europa, ist das Mittagessen vorbei und Sie können in Ruhe zuschauen. Ich werde noch ein bisschen darüber nachdenken. Und am glücklichsten wäre natürlich Daniel darüber, wenn wir das live auf 8 Uhr verschieben. Kannst du dir vorstellen, was du tust, Daniel, wenn du jeden Morgen eine halbe Stunde länger Zeit hast? Doch Daniel ist nicht mein eigentlicher Grund. Erste Frage. Jemand bittet mich, eine umfassendere Lehre über das Sprachengebet zu halten. Meine Antwort? Ich werde das nicht tun und ich sage dir auch warum. Es gibt ein Buch, das es unter anderem auch auf Deutsch gibt, welches dieses Thema behandelt. Und der Name des Autors ist Dave Robertson. Das ganze Buch spricht nur über dieses Thema, also geh und lies es. Es gibt einen Link zu einer kostenlosen PDF, wo man das downloaden kann. Die nächste Frage. Okay, das ist eine wirklich gute Frage, obwohl ich auch darüber bereits häufig gesprochen habe. Deshalb beantworte ich sie kurz. Sie lautet: Wenn Gott alles weiß, was in unserem Leben passiert, warum müssen wir dann noch beten? Ist es falsch, einfach an ihn zu glauben? Antwort von Reinhard. Ich liebe diese Frage, Iris. Hör zu, es ist falsch, so zu beten, wie uns das die evangelikalen Gemeinden beigebracht haben. Es ist falsch, Gott von etwas überzeugen zu wollen. Ich bete nicht so. Doch du musst viel Zeit damit verbringen, dein Herz in Übereinstimmung mit Gottes Herz zu bringen. Darum geht es beim Gebet eigentlich. Ich habe 19 Videos darüber auf YouTube gestellt. Schau sie dir an. Ich glaube, dass wir wirklich, wirklich lernen müssen, richtig zu beten. Und ich denke, dass du bereits auf dem richtigen Weg bist. Die nächste Frage. Was meinte Jesus, als er sagte, die Ersten werden die Letzten sein? Antwort von Reinhard. Das ist eine interessante Frage. Weißt du, du musst immer darauf achten, warum Jesus etwas gesagt hat, zu wem er gesprochen hat und in welchem Kontext diese Aussage steht. Jesus hat uns mit diesem Gleichnis eine fantastische Illustration von Gnade gegeben und er wollte uns mehrere Dinge zeigen. Schau dir dieses Gleichnis an. Es standen Menschen auf dem Marktplatz und der Meister fragte sie, habt ihr keine Arbeit? Und er stellte sie einen Tag lang für ein Talent an, also für ein Silberstück. Was bedeutet das? Zu der Zeit Jesu hatten viele Menschen nur einen Eintagesjob. Sie wussten nie, welche Arbeit sie morgen tun sollten. Die Summe, die der Meister mit ihnen vereinbarte, war genug, um ihre Familie für einen Tag zu versorgen. Am Ende des Tages standen immer noch Menschen auf dem Marktplatz, und er bezahlte ihnen dieselbe Summe, die er denen gab, die den ganzen Tag über gearbeitet hatten. Und deshalb beschwerten sich diejenigen, die einen vollen Tag gearbeitet hatten. »Das ist nicht gerecht, das ist nicht fair. Wir haben den ganzen Tag lang auf dem Feld gearbeitet und alles, was wir bekommen, ist gerade mal genügend Geld, um unsere Familie einen Tag lang zu versorgen.« Und sie kamen erst ganz zum Schluss, haben eine Stunde gearbeitet und erhalten dieselbe Summe? Für sie war das ungerecht. Doch Jesus sagt, es war freundlich. Warum war es freundlich? Weil sie ein Talent benötigten, um ihre Familie einen Tag lang zu versorgen. Und das war dem Meister wichtig. In dieser Hinsicht waren also diejenigen, die am Ende dazugekommen sind, die Letzten, denn sie kamen zum Schluss und sie erhielten dennoch dasselbe wie die Ersten. Nächste Frage. Errettet Gott die Gefäße zur Unehre? Antwort von Reinhard. Sprechen wir zuerst einmal darüber, in welchem Zusammenhang dieses Wort geschrieben wurde. Der Apostel Paulus redet hier mit seinem geistlichen Sohn Timotheus. Er sagt, in einem großen Haus gibt es viele Gefäße, manche zur Ehre, andere zur Unehre. Die Gefäße zur Unehre sind keine Menschen, die nicht errettet waren. Paulus spricht mit Timotheus über die Gemeinde. Er sagt, wenn sich die Gefäße zur Unehre selbst von ihrer Unehre reinigen, werden sie zu Gefäßen der Ehre. Das heißt, Gefäße zur Unehre sind Christen, die ihr Leben nicht zur Ehre Gottes verwenden. Sie sind Christen, aber sie führen einfach nie ein sinnvolles Leben. In dem Moment, in dem sie beschließen, sich von all diesem Müll zu trennen, an dem sie festhalten, werden sie zu Gefäßen zur Ehre, die von Gott benutzt werden können. Nächste Frage. Okay, das ist eine sehr gute Frage. Sie lautet, kann unser Finanzleben unsere Seele beeinträchtigen? Antwort von Reinhard. Zuerst einmal denke ich, dass du die Seele mit dem Herz verwechselt hast. Aber das ist okay. Und selbstverständlich beeinträchtigt es leider dein Herz. Jesus sagte dies ganz deutlich. Er hat das Herz und Geld mehrere Male miteinander verknüpft. Wie kann mein Finanzleben mein Herz beeinträchtigen? Indem ich zulasse, dass Finanzen mein Herz erobern, beeinträchtigen sie mich sehr ernsthaft. Wenn ich zulasse, dass die Sorgen über meine finanzielle Zukunft mein Herz erobern, dann beeinträchtigt mich das ebenfalls sehr stark. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Ordnung in dem Bereich von Finanzen haben. So wichtig. Ich will dir etwas sagen. Ich glaube, dass wir Christen einen gravierenden Fehler machen. Wir gehen mit unseren Finanzen genau gleich um wie die Welt. Es gibt keinen Unterschied. Wir lernen von der Welt, dass unsere Sicherheit von Finanzen abhängt. Obwohl die Bibel sagt, dass uns Finanzen keinerlei Sicherheit bieten können. Wir lernen von der Welt, wie wir im Hinblick auf die Zukunft weise mit unseren Finanzen umgehen. Wir lernen das Investieren von diesem Weltsystem. Im Grunde genommen kommt alles, was Christen mit Geld machen, aus einem System, das Welt heißt. Doch wir leben nicht in diesem Königreich. Der größte Fehler, den wir machen, ist deshalb folgender. Wir versuchen, alles über Finanzen von außen zu lernen und fangen nicht in unserem Herzen an. Wenn wir in unserem Herz beginnen, werden uns Finanzen niemals negativ beeinflussen. So einfach ist das. Also beachte Folgendes. Nummer 1. Liebe stets Menschen und benutze Geld. Benutze niemals Menschen, um Geld zu bekommen, kein einziges Mal. Tu das nicht, es ist falsch. Aber Reinhard, ich habe eine Firma. Menschen werden für mich arbeiten und ich werde dadurch Finanzen erhalten. Tja, dann sei großzügig gegenüber den Menschen, die dir helfen, wohlhabend zu werden. Soziale Ungerechtigkeit ist eine Sünde. Denk darüber nach. Wie kann ich erfolgreich durch meine Firma sein und gleichzeitig die Menschen ignorieren, die für mich arbeiten und kaum überleben können? Wir haben alles aus dem System übernommen, das Welt heißt. Nummer eins ist also, liebe stets Menschen und benutze Geld. Nummer zwei, denke niemals, dass du sicher bist, wenn du Geld hast. Denn das bist du nicht. Nummer drei, genieße den Wohlstand, den Gott in dein Leben gebracht hat. Fühl dich nicht schuldig, ihn zu benutzen. Und Nummer vier, vertraue nie auf Geld, sondern vertraue stets auf Gott, der großzügig für dich sorgt. Ich habe euch vier Schritte aus einer Bibelstelle genannt, nämlich aus Matthäus 6. Nächste Frage. Denkst du, dass der Auftrag, den Jesus Petrus gegeben hat, dass er sich um die Schafe kümmert, auch für uns gilt? Und wie kümmere ich mich um sie? Antwort von Reinhard. Okay, ich werde dir eine Antwort geben, die sehr deutlich ist und die du wahrscheinlich nicht magst. Nein, es gilt nicht für dich und ich sage dir warum. Dies war eine private Unterhaltung zwischen zwei Personen und du solltest eigentlich gar nicht zuhören. Du solltest diese Frage noch nicht einmal stellen. Jesus hat manche Dinge in aller Öffentlichkeit gesagt. Er sagte bestimmte Dinge zu einer Menschenmenge. Er sagte Dinge zu den Jüngern. Er sagte Dinge zu den 12, dann sagte er Dinge zu den 70 und einige Dinge sagte er nur zu den drei, zu Jakobus, Johannes und Petrus. Und dies war ein privates Gespräch zwischen Jesus und keinem anderen als Petrus. Er sagte das nicht zu Johannes. Er sagte es nicht zu Jakobus, er sagte es zu niemandem sonst. Dies war ein bestimmter Moment der Depression im Leben von Petrus, als er gedacht hatte, sein Dienst sei vorbei. Wenn der Heilige Geist jedoch diese Aussage nimmt und sie direkt zu dir sagt, dann hast du die Freiheit, das zu tun. Doch es ist kein Gebot für irgendeinen Christen auf der Welt, noch nicht einmal für Pastoren. Schau, was die Bibel stattdessen zu uns sagt. Sie sagt, wir sollen uns umeinander kümmern. Doch sie sagt nie, dass wir uns um die Schafe kümmern sollen. Auch Pastoren sollen sich nicht um die Schafe kümmern. Das ist unbiblisch. Die Menschen sollen sich umeinander kümmern. Das heißt, du kümmerst dich um die Menschen in deinem Umfeld, aber sie kümmern sich gleichzeitig auch um dich. In der Gemeinde im Neuen Testament dreht sich alles um das griechische Wort Allelon, einander. Doch wir leben nicht einander, sondern ich. Kümmere mich um dich, ich predige zu dir, ich lehre dich. Das ist unbiblisch. Schau her, Daniel lebt in meinem Haus. Ich kümmere mich um ihn, doch er kümmert sich auch um mich. Ich liebe Daniel, aber Daniel liebt mich auch. Ich helfe Daniel, doch ein anderes Mal hilft Daniel mir. Wir müssen diese klerikale Sicht der Codependenz in der Gemeinde loswerden, denn das ist eine Krankheit innerhalb der Kirche. Was ist Codependenz? Es ist eine ungesunde Abhängigkeit voneinander. Du brauchst meine Predigt und ich brauche dein Geld im Opferkorb, damit ich mein Leben weiterführen kann. In der biblischen Gemeinde gibt es weder Co-Abhängigkeit noch Unabhängigkeit. Es gibt dort wechselseitige Abhängigkeit, also Interdependenz. Ich stelle euch eine Frage. Wer kümmert sich in einer normalen Gemeinde um den Pastor? Wohin geht er, wenn er Depressionen hat? Wo geht er hin, wenn er in seiner Ehe zu kämpfen hat? Er darf auf gar keinen Fall zu den Schafen gehen. Aber so sollte es eigentlich sein, ihr solltet füreinander sorgen. Das war eine faszinierende Frage. Habt ihr meine Reaktion bemerkt? Habt ihr mein Herz erkannt? Wie sehr mein Herz nach der echten Gemeinde schreit und kein System mehr haben will? Nächste Frage. Bin ich eingeschränkt, wenn ich nicht in Wasser getauft bin? Antwort vom Reinhard. Möglicherweise. Es könnte sein. Ich meine, Jesus wurde getauft und die Taufe ist eindeutig eine biblische Lehre. Welche Einschränkung könntest du haben? Wenn du nur getauft wirst, obwohl du gar nicht weißt, was du dabei tust, macht das keinen Unterschied. Aber wenn du verstehst, was die Taufe wirklich ist, dass Jesus von dem Moment an, in dem ich getauft wurde, mein neuer Herr, mein Meister und mein Boss ist, dem ich radikal nachfolge, dann kann es einen Unterschied machen. Ich denke, dass es leichter für dich ist, von Jesus wegzugehen, wenn du nicht getauft bist. Denn du hast nie öffentlich bekannt, dass er dein Boss ist. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen weitergeholfen. Nächste Frage. Ich habe eine geistliche Arbeit mit Frauen und sie konfrontierten mich mit 1. Korinther 14, 34. Antwort von Reinhard. Nun müssen wir zuerst einmal wissen, was in 1. Korinther 14, 34 steht. Ich könnte mir vorstellen, es geht darum, dass Frauen in der Gemeinde still sein sollen. Aber Daniel schlägt es bereits nach. Doch genau über dieses Thema spricht Paulus in 1. Korinther 14. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Es ist gut, die Bibel zu kennen, nicht wahr? Also schau, zuerst einmal möchte ich wissen, wer dich konfrontiert hat. Wenn dich die Frauen, mit denen du arbeitest, konfrontiert haben, würde ich Folgendes sagen. Fühle dich frei, nach Hause zu gehen und mir nicht mehr zuzuhören. Wenn deine Leiter oder dein Pastor dich konfrontiert haben, musst du dich entscheiden, ob du in einer Gemeinde bleiben willst, in der so eine Häresie gelehrt wird und ob du weiter mit ihm vorangehen möchtest. Das ist deine Entscheidung, denn Gott hat nie gesagt, dass Frauen still sein müssen. Aber es steht in der Bibel. Freunde, ihr werdet keinen einzigen Brief verstehen, nicht von Paulus, nicht von Petrus, nicht von Jakobus, nicht von Johannes, wenn ihr die Cut-and-Paste-Methode verwendet. Was ist die Cut-and-Paste-Methode? Wir schneiden eine Aussage, die Paulus gemacht hat, aus dem Kontext und setzen sie an einer Stelle wieder ein, die uns gefällt. Seht ihr? Es steht in der Bibel. Nein, es steht dort nicht. Paulus hat etwas zu einer bestimmten Menschengruppe gesagt, zu einem bestimmten Thema in einem bestimmten historischen Kontext. Wenn ich einen Brief an Christen in Indien schreiben würde, würde ich sagen, Brüder, esst kein Rindfleisch. Wenn ihr Rindfleisch essen wollt, dann esst es in aller Stille zu Hause mit eurer Familie, sodass es niemand mitbekommt. Sind das die Worte von Reinhard? Ja. Kannst du sie in jeder Kultur auf jede Person anwenden? Nein. Wenn du in Indien Rindfleisch isst, isst du dabei ihren größten Gott und dann kannst du niemanden mehr evangelisieren. Wenn ich denselben Brief an Brasilianer schreiben würde, würde ich sagen, esst kein Pferdefleisch. Wenn ihr das essen wollt, dann esst es in aller Stille zu Hause mit eurer Familie. Doch wenn ihr mit den anderen zusammen seid, dann esst Rindfleisch. Zu den Österreichern würde ich sagen, Genieße dein Pfad. Warum hat Paulus das nicht bei den Ephesern oder den Kolossern oder den Philippern oder irgendjemand anderes gelehrt? Weil es keine Lehre des Apostel Paulus war und auch keine von Jesus. Es war ein bestimmtes kulturelles Problem in einer bestimmten Situation und wir machen daraus eine Doktrin. Also hör zu, meine Dame, mach weiter mit Lehren, Predigen und Prophezeien, trau dich und renne vor den religiösen Menschen davon, die versuchen, einen Knebel in deinen Mund zu schieben. Hör nicht auf sie, sei nett und liebevoll, aber höre nicht zu. Ich meine, wenn du wirklich willst, kannst du das tun, was Daniel getan hat, mit mir. Er hat es nicht sehr oft getan, schon lange nicht mehr, aber weißt du, was er am Anfang gemacht hat? Er hat sich die Ohren zugehalten und la la la la la la la gesagt. Also, hör einfach nicht zu. Nächste Frage. Jemand fragt, wie er sein Herz verändern kann, damit es im gleichen Takt mit Gottes Herz schlägt. Antwort von Reinhard. Hör zu, ich habe ein Buch darüber geschrieben. Es heißt Das Herz. Ich werde dir nicht sagen, dass du dieses Buch kaufen sollst, denn mir ist es egal, wer das Buch kauft und wer nicht. Doch, ich kann die Frage hier nicht beantworten. Es ist eine sehr umfassende Frage. Nächste Frage. Wenn ich jemanden nicht mag, wie kann ich ihn dann lieben? Wie funktioniert das praktisch? Antwort von Reinhard. Ah, das ist eine gute Frage. Die Bibel fordert mich nicht auf, andere zu mögen, sondern sie zu lieben. Ja, du musst niemanden mögen. Deshalb sage ich zu Menschen, wenn ich zu dir sage, ich mag dich, dann ist das ein großes Kompliment. Wenn ich dich liebe, ist das kein Kompliment, denn ich bin verpflichtet, das zu tun. Ich gebe dir ein paar Werkzeuge, wenn du sie haben möchtest. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt In vollkommener Liebe leben. Dieses Buch wird dir auf praktische Weise zeigen, wie du lernen kannst, tatsächlich zu lieben. Ich habe einen Lehrkurs erstellt, 30 halbstündige Lektionen nur über Liebe. Wenn du möchtest, kannst du diese Werkzeuge benutzen, doch im Grunde genommen ist es ganz einfach zu lernen, wie man liebt. Ich meine, die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Zuerst einmal, nicht zu lieben ist egoistisch. Und Egoismus wird dich immer durcheinander bringen. Zweitens, nimm die 15 Eigenschaften aus 1. Korinther 13 und meditiere so lange über sie, bis sie ein Teil von dir geworden sind. Dadurch wirst du lernen zu lieben. Doch du musst bedenken, bis zum letzten Tag auf dieser Erde musst du lernen zu lieben. Du kannst niemals damit aufhören. Nächste Frage. Bei dieser Frage tut mir das Herz weh. Deshalb werde ich sie beantworten. Sie lautet: Nachdem mein Vater Selbstmord begangen hat, habe ich Gott beschuldigt und ich habe mein Herz verschlossen. Was soll ich tun? Antwort von Reinhard. Das ist etwas ganz Normales und der Grund ist Religion. Ich hasse Religion so sehr, weil sie die Menschen so sehr durcheinander bringt. Es gibt einen Gott, der dich so, so sehr liebt. Und du hast dein Herz vor dem Gott der Liebe verschlossen, weil dir die Religion gesagt hat, dass es Gottes Schuld sei, dass dein Vater Selbstmord begangen hat. Gott hat alles unter Kontrolle. Aber wenn Gott alles unter Kontrolle hat, warum hat er dann zugelassen, dass mein Vater sich umbringt? Weil Gott in seiner tiefen Liebe eben nicht die Kontrolle über alles hat. Ich hoffe, dies wird dir ein bisschen helfen, mein lieber Freund. Ich könnte weinen, weil ich deinen Schmerz spüre. Hör zu, Wenn Gott deinen Vater aufgehalten hätte, sich selbst umzubringen, indem er in sein Leben eingegriffen hätte, gegen den eigenen Willen deines Vaters, dann wäre Gott sehr ungerecht. Es sei denn, er würde auch in das Leben jedes anderen Menschen eingreifen und sämtliche Entscheidungen stoppen, die Gott nicht gefallen. Du hast gewollt, dass Gott interveniert und deinen Vater daran hindert, sich selbst umzubringen. Lass mich dir eine Frage stellen. Wie würde es dir gefallen, wenn Gott jetzt in dein Leben eingreifen würde und dich daran hindert, all das zu tun, was du selbst beschlossen hast? In seiner tiefen Liebe wird Gott die Menschen niemals kontrollieren. Er wird zu ihnen sprechen. Er wird sich um sie kümmern. Aber er wird jedem die Wahl lassen, was er mit seinem Leben tun möchte. Dein Vater hat eine Entscheidung getroffen. Ich kann dir garantieren, dass Gott weinte, als sich dein Vater umgebracht hat. Doch wenn Gott interveniert hätte, müsste er auch in das Leben von jedem einzelnen Menschen intervenieren, denn sonst wäre er ungerecht. Stell dir Folgendes vor: Ich habe 3 Kinder, den einen lasse ich alles tun, was er will, aber die beiden anderen dürfen das nicht. Das ist ungerecht. Gott ist Liebe, aber Gott ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Gott ist also tiefe Liebe, doch weil er gleichzeitig auch gerecht ist, greift er in das Leben von niemandem ein. Auf folgende Weise kannst du dein Herz wiederherstellen. Du musst Gott vergeben. Was? Ich soll Gott vergeben? Aber er hat doch gar nichts falsch gemacht. Doch, nach deiner Sichtweise hat Gott etwas falsch gemacht. Deshalb hast du dein Herz verschlossen. Vergebung hat nichts mit dem zu tun, was irgendjemand getan hat. Es hat immer nur etwas mit deiner Wahrnehmung zu tun. In deiner Wahrnehmung hat Gott falsch gehandelt. Deshalb sagst du als erstes: Gott, vergib mir, dass ich dich verurteilt habe. Ich werde dies loslassen und ich werde dich nicht mehr anklagen. Und als nächstes musst du auch deinen Vater loslassen. Das ist schmerzhaft, aber du kannst ihn nicht zurückbringen. Ich mache jetzt eine Aussage, die sich sehr, sehr hart anhört, doch ich glaube, dass sie dich freimachen wird, wenn du sie erfassen kannst. Wir nennen so viele Dinge Liebe, die gar keine Liebe sind. Liebe setzt immer frei. Liebe hält nie zurück. Gott liebte so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Wenn wir Menschen festhalten, ist das keine Liebe. Wenn wir Menschen nicht erlauben, selbst zu entscheiden, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen, selbst wenn das falsch ist und uns verletzt, dann ist das keine Liebe. Wenn Debbie zu mir kommt und sagt: Ich will nicht mehr mit dir zusammenleben, ich gehe mit einem anderen Mann weg, und ich darauf antworte: Oh nein, ich liebe dich so sehr, bitte bleib bei mir, dann ist das eine Lüge. Ich liebe sie nicht. Liebe lässt gehen. Liebe sucht nie ihr eigenes Interesse. Wenn ich Debbie also wirklich liebe, werde ich zu ihr sagen: Wenn du glaubst, dass du mit einem anderen Mann glücklicher bist, dann sei frei, mein Schatz, denn ich liebe dich. Obwohl ich weiß, dass der Ehebruch durch die andere Beziehung sie zerstören wird, kontrolliert und manipuliert Liebe nicht. Lerne dies von Gott. Mein lieber Freund, lass deinen Vater in deinem Herzen los, lass ihn frei und erlaube Gott, dein Herz zu heilen. Es wird geheilt werden. Danke für deine Ehrlichkeit hier in unserem Live. Nächste Frage. Ich bin diese Verpflichtung eingegangen, dass ich kein Schweinefleisch esse und keinen Alkohol trinke. Wie kann ich jetzt wieder herauskommen? Antwort von Reinhard: Ich werde es dir erklären. Trink einfach ein Glas Wein und iss ein schönes Stück Schweinefleisch. Und schon bist du raus. So einfach ist das. Hör zu, Gott hat dir niemals die Pistole an die Brust gehalten und gesagt: trink keinen Alkohol und iss kein Schweinefleisch. Höchstwahrscheinlich ist Folgendes passiert. Du hast irgendeinen Schwur oder irgendein Gelübde vor Gott abgelegt, weil du religiös warst und dachtest, dass Gott sich darüber freuen wird. Ich sage dir meine Meinung dazu. Das sagt nicht die Bibel, es ist meine Meinung. Du kannst dich selbst entscheiden, ob du dieser Verpflichtung nachkommst oder nicht. Wenn du so ein Gelübde vor Gott abgelegt hast wegen deiner religiösen Einstellung und deinem Glauben, dann wird sich Gott so sehr darüber freuen, wenn du ein schönes Stück Schweinefleisch isst und ein gutes Glas Wein trinkst. Denn dann bist du aus deinem religiösen Gefängnis ausgebrochen. Religion verwendet einen Bibelvers aus den Psalmen außerhalb des Kontextes und sagt: Erfülle dein Gelübde vor Gott. Hör nicht darauf. Wenn du einen religiösen Schwur abgelegt hast aus einer religiösen Motivation heraus und du dabei noch nicht einmal richtig verstanden hast, was du tust, denkst du wirklich, dass Gott dann sauer auf dich ist, wenn du das änderst? Du kannst einfach sagen: Ups! Ich habe das falsch verstanden, ich werde jetzt wieder essen und trinken. Aber das Wichtigste ist, dass du nicht gegen dein Gewissen handelst. Als erstes musst du in deinem inneren Frieden kommen und dann kannst du wieder essen und trinken. Doch ich sehe keine biblische Begründung dafür, warum du diese Verpflichtung nicht beenden und deine Meinung ändern kannst. Nächste Frage. Hier ist eine Frage zur Scheidung und Wiederheirat. Antwort von Reinhard: Ich möchte in dieses Thema jetzt nicht tiefer einsteigen, denn Religion hat so viel durcheinander gebracht. Ich glaube einfach nicht, dass du nur deshalb, weil du geschieden bist, niemals wieder heiraten darfst. Das ist keine biblische Aussage. Nächste Frage. Hier ist eine Frage auf Deutsch von Ann. Sie hat eine Frage zum Herzgleichnis, dem Gleichnis vom Sämann. Kann man für den Boden des Herzens beten, dass er weich und offen für Samen wird? Antwort von Reinhard. Du kannst für alles beten, wofür du willst, aber ich sehe nicht, was Gott hier tun könnte. Und ich sage dir auch, warum. Unser Herz ist unsere Verantwortung. Das Herz wird durch Entscheidungen weich und empfänglich. Wir entscheiden uns, schnell Buße zu tun. Wir entscheiden uns, über die richtigen Dinge zu meditieren. Wir verschließen unser Herz vor den falschen Einflüssen. Ich denke, es ist gut, diese Sehnsucht vor Gott zum Ausdruck zu bringen, aber nicht, indem wir beten, dass er das Problem löst. Denn das ist meine Verantwortung. Bete zum Beispiel: Herr, erforsche mein Herz. Dies zeigt meine Sehnsucht. Ich möchte, dass sein Licht für mich sichtbar wird. Herr, ich möchte ein Herz, das für all das gebrochen ist, wofür dein Herz gebrochen ist. Das bringt ebenfalls meine Sehnsucht zum Ausdruck. Gebet ist immer gut. Ich bin nur deshalb so vorsichtig, diese Frage zu beantworten, weil wir Gebet so oft falsch verstehen. Bringe deine Sehnsucht vor Gott zum Ausdruck, aber gib ihm nicht die Verantwortung für dein Herz. Nächste Frage. Dies ist eine persönliche Frage, aber ich werde sie beantworten, weil ich denke, dass sie vielen Menschen helfen wird. Sie lautet: Wie können wir den Willen Gottes erkennen und wissen, ob wir in eine andere Stadt ziehen sollen? Antwort von Reinhard. Eigentlich ist die Frage viel einfacher, als du wahrscheinlich denkst, denn du musst gar nichts tun. Wenn Gott möchte, dass du in eine Stadt ziehst, wird er dir das ganz deutlich sagen. Im neuen Bund ist Gottes Willen von niemandem mehr versteckt. Seid nicht gleichförmig mit dieser Welt. Euer Leib sei ein lebendiges Opfer. Seid verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens und ihr werdet immer den guten und vollkommenen Willen Gottes erkennen. Du wirst immer wissen, was Gott von dir will, wenn du korrekt lebst. Doch hier ist der Punkt. Ich denke, dass es Gott in 95% aller Fälle egal ist, in welche Stadt du ziehst. Weißt du, Gott hat einen großen, generellen Plan für dich, doch er gestaltet nicht in alle Details deines Lebens. Ein Beispiel. Gott wollte mich in Brasilien haben. Eines Tages kam er zu mir und sagte, zieh nach Brasilien. Ich habe nicht gebetet und ihn gefragt, in welche Stadt ich ziehen soll. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und nach 6 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, in eine andere Stadt zu ziehen. Du musst lernen, weise Entscheidungen zu treffen, anstatt herausfinden zu wollen, an welchen exakten Ort Gott dich hinschicken möchte. Wenn er will, dass du umziehst und er dir eine bestimmte Stadt nennt, dann ist das eindeutig. Wenn es nicht eindeutig ist, dann liegt das daran, dass er dir keinen bestimmten Ort genannt hat. Das heißt, ihm ist es egal, du entscheidest. Lerne einfach, weise Entscheidungen zu treffen. Überlege dir, welche Konsequenzen hat es, wenn ich dorthin ziehe? Was ist daran gut und was ist schlecht? Und dann triff einfach eine Entscheidung. Dies wird dir helfen, ein siegreiches Leben in Frieden zu führen. Nächste Frage. Dies ist meine Lieblingsfrage von allen Fragen bisher. Sie lautet, ich liebe euch Leute, danke. Sehr nett von dir. Nächste Frage. Das ist auch eine wirklich gute Frage. Kann ich eine Woche lang in deinem Haus verbringen, um von dir zu lernen? Antwort von Reinhard. Die Antwort ist sehr einfach. Nein, mein Haus ist das ganze Jahr über bereits voll. Alles ist geplant. Fast jede Woche ist verplant. Tut mir leid. Und selbst wenn du kommen würdest, wirst du mich sehr wahrscheinlich gar nicht antreffen und ich werde keine Zeit für dich haben. Ich habe noch nicht einmal genügend Zeit für meine eigene Frau und meine Kinder, so wie ich es eigentlich sollte. Doch es ist nett von dir, dass du kommen möchtest. Sprich mit Daniel, vielleicht lädt er dich ein. Es wäre nicht nett, wenn jeder eine Woche lang zu uns... Entschuldigung. Haha, wäre es nicht nett, wenn jeder eine Woche lang zu uns kommen könnte, um von uns zu lernen? Die Warteliste ist so lang, du müsstest wahrscheinlich bis 2080 warten. Aber es ist nett. Nächste Frage. Wann wirst du ein Online-Ehe-Seminar halten? Antwort von Reinhard. Ich weiß nicht, wann wir ein Online-Ehe-Seminar machen werden. Ich möchte meine Frau nicht zwingen. Sie will kein Eheseminar machen, deshalb mache ich keines. Nächste Frage. Wie kann ich Gewissheit über meine Berufung bekommen? Antwort von Reinhard. Sehr einfach. Ich habe darüber gerade erst im Mentoring gelehrt. Ich glaube, wir haben 12 oder 13 Lektionen gehalten. Nur darüber, wie du vorangehst und deine Berufung findest. Leute, wir haben ein Mentoring. Es ist ein sehr, sehr guter Preis, denke ich, denn wir machen dies, weil wir Menschen lieben und ihnen dienen wollen. Es gibt jede Woche 2 spezifische Lektionen, die wir nirgends sonst lehren oder predigen. Nur für die Menschen im Mentoring. Und jeden Monat gibt es ein 3-stündiges Live, in dem wir miteinander interagieren und wo ihr Fragen stellen könnt. Ich erwähne dies lediglich, weil ich das erst gestern aufgenommen habe. Doch das Erste, was du, mein lieber Freund, herausfinden musst, ist Folgendes. Deine erste Berufung ist nicht das, was du für Gott tust, sondern es ist Intimität mit Gott. Deine zweite Berufung ist das, was du tust, weil Gott es von dir möchte. Hier sind 2 Bibelstellen zum Thema. Kolosser 1,16. Alles, auch du, wurde durch ihn und für ihn geschaffen. Du existierst also für ihn. Das ist deine größte und erste Berufung. Lebe jeden Tag in einer tiefen, tiefen Intimität mit Jesus. Die zweite Berufung ist Epheser 2,10. Wir sind Gottes Schöpfung, erschaffen zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat. Das heißt, Gott hat Werke für dich vorbereitet und diese Werke bezeichnen Menschen als ihre Berufung. Es macht keinen Sinn, nach deiner Berufung zu suchen und zu überlegen, was du tun sollst, wenn du deine erste Berufung nicht auslebst und eine intime Beziehung mit Gott hast. Warum machst du Intimität nicht zu deiner wichtigsten Berufung? Dann wirst du in deine zweite Berufung einfach hineinstolpern. Mach sie zu deiner wichtigsten Angelegenheit. Nächste Frage. Was mache ich, wenn meine ganze Familie weit weg lebt, denn wenn wir nahe beieinander sind, streiten wir nur? Ist das richtig, um Frieden zu haben? Antwort von Reinhard. Ja, ich meine, das ist nicht ideal. Ideal wäre, dass ihr alle in Frieden miteinander leben könnt. In Frieden und in Liebe und in Fürsorge. Aber wenn sich deine Familie, aus welchem Grund auch immer, nicht dafür entscheidet, so zu handeln, dann ist es viel besser, wenn ihr weit voneinander entfernt seid. Doch ich gebe dir einen Rat, denn du hast die Frage gestellt. Die Bibel sagt, soweit es an dir liegt, in Frieden mit jedem zu leben, tu das. Das heißt, du liebst jeden bedingungslos und wenn sie sich dir gegenüber alle schlecht verhalten, dann ist das ihr Problem. Mach den Ärger der anderen über dich nicht zu deinem eigenen Problem. Lass die Personen einfach ihr Leben leben und liebe sie. Und wenn es immer zu Streit gibt, dann bedenke, dass zwei Personen zum Streiten notwendig sind. Also geh einfach weg von diesem Streit und lass sie ihr Leben führen. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn Menschen sich dafür entscheiden, nicht im Frieden miteinander leben zu wollen und Distanz die einzige Lösung ist, dann lebe auf Distanz mit ihnen. Leute, wir werden unser Live beenden. Wir haben einen sehr vollen Tag vor uns. Danke für all eure Fragen. Wir sehen euch nächste Woche am Montag wieder und ich werde mich diese Woche entscheiden. Und wenn wir den Beginn auf 8 Uhr verändern, werden wir es in Instagram bekannt geben, okay? Danke für alle, die uns mit Badges unterstützt haben. Danke für die Fragen, sehr gute Fragen. Und danke, dass ihr uns anschaut. Danke für Daniel und danke für Misa, unseren Videomacher. Tschüss!